denkst zu viel nach, grübelst hin und her. Lass es einfach sein, dann hast du vom Leben mehr. Was macht für einen Sinn, zu fragen, wie es weitergeht? Und hast du's endlich raus, ist es dafür zu spät? Genieß den Moment, genieß den Moment. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Genieß den Moment, genieß den Moment. Dann baust du dich selber wieder auf. Genieß den Moment, genieß den Moment. Du hast nur das, was dir nicht fehlt. Genieß den Moment, genieß den Moment. Und das ist alles, was grad zählt.